dir dann und wann, ich weiß es doch. Es passt dir noch. Ganz in Weiß und bodenlang, überall mit Perlen dran, so wunderschön dich anzusehen. Zärtliche Musik und roter Wein, und es wird genau wie damals sein, für uns allein. Schenk mir noch einmal diesen Morgen danach, und dann küsse ich dich wach, um dir zu sagen, das war. Sagst ja, alles wird noch einmal wahr, dann tanzen wir bis früh um vier. Auch wenn wir die Nachbarn stören, weil sie unser Lachen hören, sie freuen sich für dich und mich. Später trage ich und wenn ich dann deinen Mund berühr, dann wünsch ich mir, schenk mir noch einmal diesen Morgen danach, und dann küsse ich dich wach, um dir zu sagen, das war meine allerschönste Nacht. Schenk mir noch einmal diesen Morgen. Neu bei Radio Heimatmelodie, Deutschlands Nummer 1 für Volksmusik.